meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen. Heute vor einem Jahr, am 21. März 1933, feierten wir in Potsdam den Tag der nationalen Ehre. Unter dem Donner der Kanonen legte der ehrwürdige Herr Reichspräsident an den Särgen der großen preußischen Könige Lorbeerkränze nieder. In einer bis dahin in Deutschland noch nicht gekannten Einmütigkeit bekundete das ganze deutsche Volk das Gelöbnis seiner Treue und Verbundenheit zur Regierung der nationalsozialistischen Revolution. 12 Monate sind seitdem vergangen. Und was läge nun eigentlich näher, als dass die deutsche Nation heute in einem Rausch von Freude und Begeisterung die Wiederkehr dieses hohen Tages festlich beginge. Aber gleich wie wir uns am 30. Januar dieses Jahres nicht dazu entschließen konnten, das einjährige Bestehen des nationalsozialistischen Regimes mit pomphaften Fackelzügen zu feiern, wir vielmehr im Gegenteil durch eine groß angelegte soziale Hilfsaktion unsere Bereitschaft zur Volksgemeinschaft und zur inneren Verbundenheit gerade mit dem ärmsten Teile des deutschen Volkes bekundeten, so wollen wir am heutigen Tage weniger ein Fest feiern als eine Schlacht aufs Neue aufnehmen, die wir in verflossenen Jahren teils in offensiven, teils in defensiven Kämpfen tapfer und unbeirrt durchgefochten haben und die in breitester Angriffsfront heute wiederum zu eröffnen, der Sinn dieses Tages ist. Denn wir sind der Überzeugung, dass es vordringlichste Pflicht einer volksverbundenen Regierung ist, den Massen Arbeit und Brot zu geben und ihnen einen sozialen Lebensstandard zu garantieren, der der Kulturhöhe der deutschen Nation entspricht. Denn jene Millionen Menschen, die heute noch außerhalb des Produktionsprozesses stehen, durch eine unsinnige und widernatürliche Weltkrise aller Hoffnungen beraubt, haben gerade dadurch einen vermehrten Anspruch auf die Fürsorge und Hilfe der Regierung, der sie trotz aller Not und trotz allen Elends treue Gefolgschaft geleistet haben. Darum haben die Männer der nationalsozialistischen Revolution auch im abgelaufenen Jahre keine Stunde geruht und alle Kräfte eingesetzt, um das drängendste Problem unserer Zeit, die Frage der Arbeitslosigkeit, einer erträglichen Lösung zuzuführen. Mit Stolz und Befriedigung können wir auf die nunmehr hinter uns liegenden 12 Monate unserer gemeinsamen Aufbauarbeit zurückschauen. Es ist uns in ihrem Verlauf gelungen, durch großzügige, anregende und die private Initiative fördernde Maßnahmen den Leerlauf der Produktion zu überwinden, ihren fast stillstehenden Arbeitsprozess wieder in Gang zu setzen und damit über 2,7 Millionen Erwerbslose wieder zu Beruf und Brot zurückzuführen. In der Tat ein Erfolg, wie er selbst von den Optimisten nicht erwartet worden war. 4 Jahre hatte der Führer sich bei der Übernahme der Macht ausbedungen, um das Chaos zu überwinden und die ersten sichtbaren Erfolge auf Dauer zu erzielen. 1 Jahr davon ist vergangen und schon können wir auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens eine merkbare Besserung verspüren. Wir haben die große Not mit verbissener Zähigkeit angegriffen und uns durch keine Schwierigkeiten irgendwie abschrecken lassen. Wir haben dem Volke Mut und Selbstvertrauen zurückgegeben und es wieder gelehrt, nicht mehr auf fremde Hilfe, sondern nur noch auf die eigene Kraft zu bauen. Wir haben während des ganzen Winters durch die großzügige soziale Aktion des Winterhilfswerkes, an der sich das ganze deutsche Volk beteiligte, die Ärmsten der Armen über die furchtbarste Not hinweggebracht. Das Winterhilfswerk wird mit Ende dieses Monats seinen Kampf für diese Kälteperiode abschließen und kann dabei einen Erfolg von weit über 300 Millionen an Umsatz in Geld und Naturalien verbuchen. Ehe aber das Winterhilfswerk seine Tätigkeit für 1933 beschließt, steht der Führer heute wieder vor der Nation, um sie zum zweiten Male zur großen Schlacht der Arbeit aufzurufen. Der neue Krieg gegen Not und Krise beginnt. In ganz Deutschland stehen nun Zehntausende und Zehntausende von Arbeitern und Angestellten, die am heutigen Tage wiederum in den Produktionsprozess eingeschaltet werden. Neue Kameraden unter den Belegschaften der Betriebe und Fabriken, der Werkstätte und Kontore versammelt, um die Parole des Führers zu vernehmen und in die Gemeinschaft der schaffenden Volksgenossen wieder aufgenommen zu werden. Welch ein wunderbarer, moderner Rhythmus liegt in diesem Vorgang. Welch eine Kraft und welch ein nationales Selbstbewusstsein strahlt von ihm aus. Ist es nicht ein Bild von stählerner Romantik, das sich da unseren Augen bietet? Auf den Autobahnen und sonstigen öffentlichen Arbeitsstätten, die heute aufs Neue in Betrieb genommen werden, sind die unübersehbaren Glieder dieser Arbeiterarmee aufmarschiert, mit geschulterten Spaten und Pickhacken den edlen Waffen des Friedens und warten auf das Kommando, das den Beginn der Arbeitsschlacht 1934 kundtut. Wenn diese Menschen durch Aufnahme neuer Arbeitsmöglichkeiten wieder einem gefestigten und gesicherten Leben zurückgegeben werden, so ist das nicht der Tatsache zuzuschreiben, dass wir ihnen mit leeren Programmen und blassen Theorien zu helfen versuchten. Allem blinden Unverstand gegenüber waren und blieben wir harte Tatsachenmenschen und ließen uns durch keinen theoretischen Einwand in der Durchführung der Maßnahmen beirren, die zum Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft notwendig waren. Wir haben zuerst gehandelt und dann philosophiert. Wir wussten, dass wir verzweifelte Menschen nicht mit Theoremen satt machen konnten. Wir mussten ihnen Brot und Arbeit darbieten. Der Staat hat die Initiative ergriffen. Er ist unbekümmert um die sich auftürmenden Schwierigkeiten seinen geraden Weg gegangen, hat der Wirtschaft, die schon mutlos geworden war und fast verzweifelte, ein edles Beispiel gegeben und damit vor dem ganzen Volke den Beweis angetreten, dass man alles vermag, was man will und dass jedes Unglück, das von Menschen ersonnen worden ist, von Menschen auch wieder beseitigt werden kann. Nun sind Vertrauen und feste Sicherheit auch wieder auf dem Gebiete der Wirtschaft eingekehrt. Die Unternehmerschaft hat die großzügige Initiative der Regierung durch eine ebenso großzügige private Initiative ergänzt. Die Arbeiter- und Angestelltenschaft hat sich unter Hintanstellung aller theoretischen und programmatischen Bedenken rückhaltlos in den Dienst des großen Aufbauwerkes gestellt. Die ganze Nation aber verfolgt mit fiebrigem Interesse und heißer Anteilnahme des Herzens die einzelnen Etappen dieses grandiosen wirtschaftlichen Gesundungsprozesses und ist zu allen Stunden bereit, für seine zweckmäßige und endgültige Durchführung der Regierung jedes Vertrauen zu geben und jedes Opfer darzubringen. Erinnern wir uns heute noch, wie die Welt vor einem Jahr mit Hohn, Hass und Verleumdung dem, wie sie meinte, nur kurzfristigen deutschen Abenteuer zuschaute. Vor den Erfolgen, die wir auf der ganzen Linie erzielen konnten, ist diese abweisende Überheblichkeit einer ständig steigenden Bewunderung gewichen. Deutschland liegt heute in der Bekämpfung der Weltkrise in vorderster Front. Auf dem Gebiete der organischen Überwindung der Arbeitslosigkeit ist unser Land auf der ganzen Erde führend. Die Mittel und Methoden, die wir zur Behebung der Not angewandt haben, werden in vermehrtem Umfang heute von der Welt nachgeahmt. Wir können mit Stolz feststellen, dass Deutschland auf diesem Gebiete wenigstens seinen alten Weltruf bereits zurückerobert hat. So wie die deutsche Nation sich vor einem Jahre am Tage von Potsdam zu ihrer Freiheit bekannte, so bekennt sie sich heute zu ihrem täglichen Brot, zu dem der Himmel ihr seinen Segen nicht verweigern wird, wenn sie diesen Segen verdient. So wollen wir denn in brüderlicher Kameradschaft den Kampf aufs Neue aufnehmen gegen die große Not, die uns prüfen will und vor der wir bestehen müssen. Unsere Stärke und Kraft liegt in uns selbst. Und Gott hilft uns nur, wenn wir uns selber helfen. Meine verehrten Hörer und Hörerinnen, obwohl der Glaube an den Erfolg internationaler Konferenzen in den letzten Jahren eine starke Erschütterung erfahren hat, erwartet die Welt von der morgen zusammentretenden Transferkonferenz mehr als von den seitherigen Diskussionen über die Frage der langfristigen deutschen Schulden. Die große zur Debatte stehende Frage ist, wie kann man die Übertragung der deutschen Schuldenzahlungen in Fremdwährung ermöglichen? Denn das ist das Problem des sogenannten Transfers. Und wie kann man die Störungen, die von diesem Transferproblem auf die Welt ausgehen, beseitigen? Auch für das hier vorliegende Problem ist der Versailler Vertrag der Ursprung allen Übels. Aufgrund dieses Vertrages hat Deutschland jährlich Milliardenbeträge an Reparationen zu zahlen gehabt. Die früheren marxistischen Regierungen Deutschlands haben zur Ermöglichung solcher Zahlungen dem deutschen Volke hohe Steuern auferlegt. Aber die Reparationsgläubiger gaben sich mit diesem aus Steuern aufgebrachten deutschen Geld nicht zufrieden, sondern forderten von uns ausländisches Geld. Ausländisches Geld aber kann sich Deutschland nur beschaffen dadurch, dass es deutsche Waren im Ausland verkauft. Es gibt indessen einen vorübergehenden Weg, in den Besitz ausländischer Zahlungsmittel zu kommen, nämlich den, dass man im Auslande Anleihen aufnimmt. Dieser Weg wurde damals von den Ausländern sehr empfohlen, weil er ein gutes Geschäft bedeutete und von den deutschen marxistischen Regierungen gern beschritten, weil er über die augenblicklichen Schwierigkeiten hinweg half und die Lösung des gesamten Problems auf die Zukunft verschob. Tatsache ist, dass infolge dieses Pumpsystems im Laufe der Zeit weit über 10 Milliarden Reichsmark ausländische Anleihen, die wir jetzt verzinsen und tilgen müssen, nicht der deutschen Volkswirtschaft zugute gekommen sind, sondern in Form von Reparationen direkt an das Ausland abgeführt worden sind. Obwohl angesichts dieser Sachlage nicht geleugnet werden kann, dass das auf der Konferenz zur Debatte stehende Transferproblem seine Entstehung der politischen Unvernunft der Vergangenheit verdankt, sind wir andererseits als ehrliche Schuldner selbstverständlich verpflichtet, unseren Zahlungen nachzukommen. Zumal unsere Gläubiger jetzt Privatleute sind. Der einzelne deutsche Schuldner ist mit seiner Verpflichtung gegenüber den ausländischen Gläubigern auch gar nicht im Verzuge. Denn er zahlt die fälligen Beträge in deutschem Geld für Rechnung der ausländischen Privatgläubiger pünktlich bei der Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden ein. Was wir aber nicht bewirken können und was nicht in unserer Macht liegt, ist, die von dem Schuldner eingezahlten Reichsmarkbeträge dem ausländischen Privatgläubiger in fremder Währung zur Verfügung zu stellen. Der amerikanische, englische oder andere Privatgläubiger kann mit den Reichsmarkbeträgen nichts anfangen und verlangt von uns Dollars, Pfunde und so weiter. Diese Devisen können wir uns jedoch nur beschaffen, indem wir Waren im Ausland verkaufen. Das Ausland legt aber unseren auf eine Steigerung unserer Warenausfuhr gerichteten Bemühungen immer größere Schwierigkeiten in den Weg, so dass wir gegenwärtig nicht in der Lage sind, so viel Waren auszuführen, dass wir damit unsere Einfuhr bezahlen und darüber hinaus unseren Schuldenverpflichtungen an das Ausland in fremdem Gelde nachkommen können. Zwei unserer größten Gläubiger, England und die Vereinigten Staaten von Amerika, haben überdies durch eine Entwertung ihrer Währung unsere Ausfuhr das auf das Empfindlichste erschwert, indem sie uns auf dem eigenen und an fremden Märkten unterbieten. Die überall eingeführten Zollerhöhungen und Einfuhrbeschränkungen haben unserem Export weiterhin unüberwindliche Schwierigkeiten in den Weg gelegt, die insbesondere noch verstärkt wurden dadurch, dass man die Boykotthetze gegen deutsche Waren geduldet hat. Trotz aller dieser Hemmnisse hat Deutschland bis zum Juni 1933 seine fälligen Verpflichtungen an das Ausland in fremden Zahlungsmitteln voll erfüllt. Von diesem Zeitpunkt ab mussten die Zahlungen herabgesetzt werden. Heute ist unsere Lage infolge der bereits geschilderten Zustände so, dass auch eine Fortsetzung der gegenwärtigen teilweisen Erfüllung in fremder Währung nicht mehr möglich ist. Um die völlige Transferunfähigkeit Deutschlands festzustellen, wäre es natürlich nicht nötig gewesen, eine internationale Konferenz zu bemühen. Aufgabe der Konferenz ist es vielmehr, Abhilfemaßnahmen für die gegenwärtige Lage zu finden. Nur wenn die Konferenz sich diesem großen Problem zuwendet, wird sie ihre Aufgabe erfüllen und Ersprießliches zu leisten vermögen. Abhilfe kann nur von zwei Seiten kommen. Die eine Möglichkeit ist eine Steigerung der deutschen Ausfuhr durch Belebung des Welthandels. Die andere Möglichkeit ist ein Entgegenkommen der Gläubiger in der Höhe der Zinsen, der Hinausschiebung der Tilgung und ähnlichen Maßnahmen. Was den ersten Punkt betrifft, so muss immer wieder betont werden, dass alte Schulden nur aus einer künftigen internationalen Geschäftsbelebung, an der Deutschland seinen Anteil hat, bezahlt werden können, nicht aber aus dem gegenwärtigen Erstarrungszustand der Welthandelsbeziehungen. Da indessen die Wiederbelebung des Welthandels abhängig ist von einer vernünftigen Regelung der Schuldenfrage, so ist es notwendig, das Schuldenproblem entschlossen in Angriff zu nehmen. Während sich in den einzelnen Ländern binnenwirtschaftliche Belebungserscheinungen geltend machen, verharrt die Weltwirtschaft auf ihrem tiefen Stand, weil die Kreditbeziehungen von Land zu Land infolge der notleidend gewordenen alten Schulden ins Stocken geraten sind. Es ergibt sich daher der jeder Vernunft wahre Zustand, dass diejenigen Länder, die Rohstoffe verbrauchen und industrielle Fertigprodukte im Überfluss herstellen können, aus Mangel an fremden Zahlungsmitteln daran gehindert werden, Rohstoffe zu kaufen, und dass diejenigen Länder, die Rohstoffe produzieren, auf den Konsum industrieller Fertigwaren verzichten müssen. Dieser den eigenen Interessen des Auslandes zuwiderlaufende Tatbestand zwingt Deutschland, seine Rohstoffeinfuhr auf ein Mindestmaß zu beschränken, weil es kein fremdes Geld zum Bezahlen hat, und dazu überzugehen, nicht nur die vorhandenen Rohstoffvorräte aufs Sparsamste zu bewirtschaften, sondern auch die Herstellung von Ersatzrohstoffen auf breiterer Grundlage im eigenen Lande zu betreiben. Auf diesem Gebiet ist die freudige Mitarbeit des deutschen Volkes im nationalsozialistischen Geiste unbedingt erforderlich. Es ist sicherlich bedauerlich für den Welthandel, wenn ein so industrielles Land wie Deutschland vorübergehend als Großkonsument ausländischer Rohstoffe ausfällt. Wir haben vielmehr immer gewünscht, unser Verhalten so einzurichten, dass unsere eigene Wirtschaftsbelebung zu ihrem Teil zu einem Wiederaufbau der Weltwirtschaft beitragen sollte. Aber hier stehen wir unter einem Zwang, den nur eine vernünftige Handelspolitik des Auslandes selbst ändern kann. Angesichts dieser Sachlage erscheint es nur vernünftig, das Problem auch von der zweiten Seite anzupacken, nämlich den Störungen, die von den notleidenden alten Schulden auf die Weltwirtschaft ausgehen, dadurch entgegenzuarbeiten, dass man die Last der Auslandsschulden durch eine Senkung der Zinssätze vermindert. Eine solche Zinsherabsetzung würde nicht nur die Kapitalforderungen des ausländischen Privatgläubigers innerlich besser machen, sondern sie würde angesichts des niedrigeren Weltzinsniveaus auch moralisch gerechtfertigt sein. Deutschland ist nach wie vor bereit zu einer Wiederbelebung des Welthandels und damit zu einer Steigerung seiner Transferfähigkeit beizutragen. Und ich gebe der Hoffnung Ausdruck, dass auch die Gläubiger das deutsche Schuldenproblem unter diesem größeren Gesichtspunkt anpacken werden. Denn nur dann ist es möglich, den gegenwärtig für Gläubiger und Schuldner gleich unbefriedigenden Zustand zu überwinden und damit zu einem neuen Aufschwung im Außenhandel der Länder, zu vermehrter wirtschaftlicher Betätigung und neuen wirtschaftlichen Erfolgen in der Welt zu gelangen. Thank you. aus Deutschland geworden in diesen 4 Jahren. Welche Prophezeiung in der Zeit vor 4 Jahren? Prophezeiung auf der einen Seite von unseren Gegnern, dass das Ganze nur ein vorübergehender Spuk sein würde. Prophezeiung von uns selbst, im besten Gefühl gegeben, und doch beide Prophezeiungen sind nicht eingetroffen. Die eine nicht von Seiten des Gegners, weil sie inhaltlos waren. Unsere eigenen Prophezeiungen aber, weil sie durch ein gewaltiges Geschehen weit, weit überflügelt worden sind. Keiner von uns hätte in den kühnsten Träumen wagen können, vor 4 Jahren vorauszusagen, dass nach einem solch kurzer Zeitspanne ein neues Deutschland von Grund auf entstanden sein würde. Wer hätte gewagt, vor 4 Jahren vorauszusagen, dass heute Deutschland wieder als eine mächtige Großmacht unter den europäischen Völkern, unter den Völkern der Welt steht? Möge die Umwelt daraus erkennen, dass was sie auch zu unternehmen mag, um uns und das deutsche Volk zu kränken, es schlägt doch immer nur nach der anderen Seite aus. Man hat und will vielleicht mancherorts nicht verstehen, das ist ja gerade, wie der Führer in seiner Ausführung mehrfach betonte, die Eigenart der heutigen Demokratien, Tatsachen und Realitäten nicht zur Geltung zu nehmen, so müssen sie doch mit der Zeit vielleicht lernen, dass aus dem einstmals ohnmächtigen, zerrissenen Deutschland heute ein stolzes, starkes, ehrliches, ehrliebend und freiheitsliebendes Volk geworden ist. Ein Volk, das Leistungen vollbracht hat, auf die es ein Recht hat, vor allen Völkern, vor der Geschichte und der Zukunft stolz zu sein. Am stolzesten aber, bekenne ich frei, sind wir, ist das ganze deutsche Volk auf unseren Führer. Voll Stolz wissen wir, dass uns heute die Besten der Erde um ihn beneiden. Denn er hat bewiesen, dass überall dort, wo einst öde Flecken waren, wo einst leere Gähnte gearbeitet wird. Die Wirtschaft, die Landwirtschaft, alles ist in Blüte, überall wird gearbeitet. Gewaltige Bauten sind entstanden. Starke Armeen, Flotten und Luftwaffe sichern das Reich. Kunst und Wissenschaft blüht. Freude und Schönheit ist in Deutschland wieder eingezogen. Nun gehen wir in die zweiten 4 Jahre. In den zweiten 4-Jahresplan, unbeirrbar unter ihrer Führung, dem Ziel entgegen. Dass dieses Ziel das Glück des Volkes und die Größe der Nation ist, haben sie uns bewiesen. Vor der ganzen Welt aber und vor unserem Volk wissen wir, der Garant dieses Zieles heißt Adolf Hitler, unser Führer und Kanzler. Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sitzung ist geschlossen. Oh,

1933 kamen wir zur Macht und haben nun eine Lage vorgefunden, die ich nur in ganz kurzen Strichen skizzieren will. Erst war in Deutschland der Weg der Inflation beschritten worden. Das heißt, man steigerte fortgesetzt das Lohn, Einkommen und hielt dabei die Produktion gleich. Die Folge war die Entwertung des Geldes. Sie wissen, dass am Ende in einer Stunde 1 Million, dann 1 Billion und ich weiß nicht, das sind ungeheure Beträge bezahlt worden. Es war aber nichts zu kaufen. Dann ging man davon ab und ging den umgekehrten Weg der Deflation. Das heißt, man begann überall zu verknappen. Auch das war erfolglos, weil es nicht möglich wurde, an sich die Produktion zu steigern. Denn das ist immer der Ausgangspunkt. Und so war im Jahr 1933 oder 32, sagen wir lieber, der Zustand, dass wir in Deutschland sehr geringe Löhne, sehr viel Kurzarbeit, eine sehr geringe Produktion, 7 Millionen Erwerbslose hatten. Diese 7 Millionen Erwerbslosen besaßen durchschnittlich 40 Mark Monatseinkommen als Unterstützung im Querschnitt des ganzen Deutschen Reiches. Das heißt also, damals sind wir an sich mit unserer geringen Produktion ausgekommen, weil keine Kaufkraft da war. Erstens 7 Millionen erwachsene Deutsche, das heißt mit ihren Familien umgerechnet, waren das ungefähr 20 Millionen Menschen. Die hatten 40, 45 Mark pro Monat. Also eine ganz kleine Kaufkraft. Dann waren noch einige Millionen, das waren Kurzarbeiter. Die hatten auch eine ganz kleine Kaufkraft. Und dann war die andere Masse mit auch geringen Löhnen. Ich habe die statistischen Grundlagen, zum Beispiel haben wir eine Fabrik wie die Krupp'sche Fabrik. Die hatte im Jahr 1932 vor unserer Machtübernahme 13.000 Mann Belegschaft und 111 Mark Durchschnittseinkommen für jeden Kopf der Belegschaft. Sie hat heute 63.000 Mann Belegschaft nur in Essen und 187 Mark Durchschnittseinkommen. Damals, wie gesagt, war die Kaufkraft so gering, dass die Produktion auslangte. Sie führte aber dazu, dass selbstverständlich allmählich unser ganzes Volk unterernährt wurde. Wir hatten doch, als wir zur Macht kamen, in Thüringen große Gebiete. Da waren noch 3- und 4-jährige Kinder ohne Zähne, weil sie vollkommen unterernährt waren. Das waren die Elendsgebiete. Auch in Bayern, im Bayerischen Wald und so weiter, dann Schlesien, das ganze Ruhrgebiet verfiel zusehends. Sie wissen ja nun selbst fast überall diese Riesenzahlen der Erwerbslosen. Also keine Kaufkraft auf der einen Seite und eine ganz geringe Produktion auf der anderen. Was war nun unsere erste Aufgabe? Die erste Aufgabe war, wie ich damals sagte, diese 7 Millionen Mann in den Erwerbsprozess einzugliedern. Das heißt aber nun in Wirklichkeit, ihnen, statt sagen wir 45 Mark pro Kopf, jetzt 90, 100, 110, 120 und Vorarbeiter 160 und Meister und so weiter 200, 250 Mark zu bezahlen. Das geht aber nur dann, wenn auf der anderen Seite sofort die Produktion wahnsinnig steigt. Denn sonst haben hier Leute Geld und können nichts kaufen. Das bedeutet aber, dass das Geld entwertet wird, weil die Ware dann im Preis steigt. Das reguliert sich ganz automatisch. So war der nächste Schritt also zwangsläufig der, sofort die Produktionssteigerung durchzuführen, und zwar mit allen Mitteln. Das hat nun abschließend ungefähr zu folgendem Ergebnis jetzt geführt. Die Zahl der Erwerbslosen steht heute unter dem Friedensstand. Im Frieden hatten wir durchschnittlich jährlich 800.000. Sie ist in diesem Monat jetzt bereits unter diese Zahl praktisch gesunken. Zweitens, das Lohngehaltsaufkommen hat sich um über 12 bis 13 Milliarden erhöht. Dementsprechend haben wir die Produktion erhöht um diese Werte. Denn in dieser Zeit hat sich der Gesamtindex unserer Preisentwicklung ausgenommen auf ein paar Gebieten landwirtschaftliche Produkte, die nicht gehalten werden konnten in ihrer Preislage, wenn nicht der ganze deutsche Bauernstand zugrunde gegangen wäre, fast gleich gehalten. Auf vielen Gebieten sind Senkungen auch wieder eingetreten. Nehmen Sie allein die Brotpreise, die sind so gut als vollkommen gleich geblieben. Während in allen anderen Ländern zum Teil Steigerungen von 40, 60, 100, 120 Prozent eingetreten sind. Wir erleben das zum Beispiel bei unseren Arbeitern auf der Pariser Weltausstellung. Die mussten in den letzten Monaten fast Monat um Monat Zuschläge bekommen, weil die Preissteigerungen ganz enorm waren. Zum Teil bei manchen Produkten bis zu 70 Prozent in einem Monat ausmacht. Und zwar Lebensartikel, das sind nicht Luxusartikel, das ist Brot. Natürlich ging das alles nicht so leicht, wie man das hier so herum ausspricht. Es gibt natürlich bei uns auch viele Biedermänner, die, ich glaube, wenn ich vorbeifahre, auch Sieg Heil schreien und dann doch sagen, Gott, kann man das nicht verwenden jetzt, um etwas mehr Geschäft zu machen, etwas mehr reinzuholen und so weiter. Gegen solche Biedermeier, da haben wir die Preiskommissare angesetzt. Und wir sind nach Bedarf vorgegangen. Wenn es irgendwo schlimm wird, gehen wir auch schlimm vor. Zu dem Zweck haben wir die Konzentrationslager. Das kann ich nicht mit Gerichten machen. Bei Gerichten, wissen Sie, das dauert monatelang. Das geht so nicht. Wenn so einer zum Beispiel plötzlich von heute auf morgen den Zwirnpreis erhöht, dann muss ich sagen, Sie, wie kommen Sie denn dazu? Wie kommen Sie dazu? Der sagt, ja, ich habe gehört, dass Zwirnmangel. Ja, wieso kommen Sie denn dann dazu, dass Sie Ihren Preis erhöhen? Da muss man da brutal vorgehen. Ein anderer, der hört wieder, dass Mehlmangel kommen soll. Sagt, ich erhöhe sofort die Semmel. Ich muss ihm sagen, ja, wie kommen Sie denn dazu? Was berechtigt Sie denn dazu? Da muss man natürlich dann, wie gesagt, immer eingreifen. Das ärgert manche. Das ist verständlich. Aber man muss das eben tun. In der großen Linie aber haben wir das durchgehalten. Und haben es nun fertiggebracht, tatsächlich über 6 Millionen Menschen in die Produktion zu bringen. Und haben diesen Menschen jetzt parallel damit eine erhöhte Produktion zur Verfügung gestellt. Wir haben das gesamte Einkommen unseres Volkes um über 13 Milliarden gesteigert. Und jeder, wenn er sein Geld bekommt, kann sich etwas kaufen dafür. Es sind keine leeren Auslagen da. Freilich, die Steigerung der Produktion ist natürlich nicht auf allen Gebieten möglich. Und nun komme ich zum Entscheidenden, was ich heute reden wollte. Ich kann ohne weiteres steigern die Produktion, sagen wir, von Glühlampen oder die Produktion von Radioempfängern oder die Produktion von unzähligen Artikeln. Aber auf einem Gebiet ist die Steigerung der Produktion ja kaum mehr möglich, was wir auch tun. Das ist das Gebiet der Lebensmittelversorgung. Denn ich kann die Getreidefläche nicht größer machen. Wir produzieren heute ohnehin schon das 3- bis 4-fache auf den Hektar, was andere Völker produzieren. Aber irgendwo ist die Grenze. Gewiss, wir haben immer neue Versuche unternommen. Wir haben Mustergüter, da werden immer wieder neue Düngungsmittel fabriziert. Aber irgendwo ist die Grenze. Sie wissen ja selber, wir haben jetzt zum Beispiel die Düngemittel im Preis gesenkt. Und wenn sich Leute weigern, sie anzuwenden, dann zwingen wir sie auf ihre Rechnung natürlich. Selbstverständlich schicken wir ihnen die Düngemittel dann. Und sie müssen sie ausstreuen, damit wir auch hier die Produktion steigern. Aber wir sind uns darüber im Klaren, das ist begrenzt. Denn die Grundfläche wird nicht größer. Ich kann auch nicht die deutsche Kartoffelfläche größer machen, die Weizenfläche größer machen. Und wenn ich etwas größer mache, muss ich es woanders wieder wegnehmen, denn es ist ja nicht so, dass wir leeren Raum haben. Mit anderen Worten, hier ist eine Grenze. Und darauf konzentriert sich letzten Endes nun der Vierjahresplan. Im vergangenen Jahr, da habe ich hier auf dem Berg herum diese Probleme mir überlegt, alle, und bin zu diesem sehr schweren Entschluss gekommen. Ich gehe deshalb auch hier herauf. Ich komme nicht hier herauf, um hier nichts zu tun, sondern ich komme hier herauf, um zu denken. Denn, wissen Sie, man braucht auch dazu Zeit. Und in Berlin kann man nicht so gut denken, weil fortgesetzt das Telefon klingelt und immer kommen Leute, der eine will das, der andere das und so weiter. Das ist ein Betrieb, der beginnt in der Früh und endet abends. Da kann man nicht denken. Aber das Denken ist auch wichtig. Und in solchen Fällen, da ziehe ich mich hierher zurück und bin glücklich, wenn ich etwas Ruhe habe. Und dann überlege ich mir die Probleme. Und im vergangenen Jahr, da habe ich mir diese Probleme auch überlegt. Und ich bin damals zu folgender Überzeugung gekommen. Erstens, ich kann auf einigen Gebieten die Produktion unbegrenzt steigern. auf einem Gebiet nur ganz wenig noch. Folglich muss ich sehen, dass ich die Devisen, das heißt, das, was ich für die deutschen Produkte, die ich ins Ausland liefere, wieder als Gegenwert bekomme, dass ich das verwende zum Ankauf der Dinge, die ich in Deutschland nicht steigern kann. Das sind vor allem Lebensmittel. Und ich muss daher alle Dinge, die ich in Deutschland irgendwie erzeugen kann, die muss ich hier erzeugen. Außerdem sagt er mir, das ist auch das beste Mittel, um die aus der Aufrüstung frei werdenden Menschenmassen in eine solide und stabile Produktion überzuführen. Und so ist damals im vergangenen Jahr hier auf dem Berg herum der Plan bei mir entstanden, in 4 Jahren eine ganz neue Basis für die deutsche Wirtschaft zu schaffen, indem ich sie erstens unabhängig mache von allen Produkten, die irgendwie bei uns geschafft werden können. Und zweitens, ihr dadurch die Mittel an die Hand gebe, das leichter zu kaufen, was wir nicht erzeugen können. Was ist nun der Sinn dieser ganzen Tätigkeit? Es ist ungefähr folgender. Ich sagte mir, wir führen für über 400 Millionen Mark jährlich Benzin, Öle, das heißt also Motoröle und so weiter, Schweröle aus dem Ausland ein. Schmieröle und so weiter. Ich habe nur gesagt, ich stelle jetzt der deutschen Wirtschaft den Auftrag, dass sie binnen 4 Jahren diese 400 Millionen einspart. Das müssen wir bei uns erzeugen können. Und zwar aus unserer Kohle. Ich habe im Ruhrgebiet noch 100.000 Arbeiter. Die haben keine Beschäftigung. Die Kohle ist unbegrenzt. Die Fähigkeit ist da. Ich werde diese 100.000 Arbeiter im Ruhrgebiet beschäftigen. Ich werde die Kohle fördern lassen. Und wir werden diese Kohle verwandeln in Schmieröle, in Schmierfette, in unsere ganzen Rohöle, in unsere Gasöle, in unser Benzin. Ein großer Auftrag. Er wird bedeuten, dass wir 400 Millionen an Devisen einsparen und dass wir für diese 400 Millionen andere Dinge kaufen können für unser Volk. Zweitens, wir kaufen für 130 Millionen Gummi. In kurzer Zeit werden es 150 oder 200 Millionen sein. Als der Krieg zu Ende ging, da haben deutsche Erfinder bereits eigentlich, ich möchte sagen, den Dreh schon gefunden gehabt. Wissen Sie, das hört sich sehr leicht natürlich an, wenn man sagt, Gummi, sehr einfach. Nehmen Sie Kalk und nehmen Sie Kohle, dann haben Sie Gummi. Das ist ein sehr leichtes Wort, aber da steckt eine Arbeit, eine Wissensarbeit und Geistesarbeit dahinter. Das ist das Genialste, das Menschen auf dem Gebiet je geleistet haben. Und ich habe nun den Auftrag gegeben, dass wir unseren ganzen Gummibedarf in Deutschland herstellen. Sie haben vor ein paar Tagen gelesen, dass wir in Tripolis mit 9 deutschen Wegen gefahren sind. Ein Wagen hatte das Pech, dass ihn der Steinschlag vorne den Kühler beschädigte. Aber 8 andere Wegen sind von uns bei diesem Rennen gefahren und haben die 8 ersten Plätze belegt gegenüber der ganzen internationalen Konkurrenz. Die sind alle schon auf unserem deutschen Kunstgummi gefahren. Und heuer im Winter schon werden die beiden ersten Riesenfabriken fertig sein und den ganzen deutschen Gummibedarf decken. Und nächstes Jahr wird die dritte fertig und wird bereits arbeiten für den deutschen Export. Wenn ich aber von solchen Werken spreche, dann denken Sie ja nicht, dass das so Fabrikchen sind. Das sind Werke so wie das Leunerwerk. Riesenanlagen, die Hunderttausende an Tonnen Stahl jetzt verschlingen und unzählige Zehntausende, Hunderttausende an Gummi uns erzeugen werden. Und ich werde in den Werken deutsche Arbeiter beschäftigen, in den Gruben beschäftige ich deutsche Arbeiter, ich gebe ihnen Dauerexistenzen, denn das deutsche Volk ist Dauerabnehmer und ich mache uns unabhängig vom Ausland. Ein weiteres Gebiet, das ist das Gebiet der Erze. 1000 Jahre haben wir in Deutschland von unserem eigenen Erz gelebt. Wir haben immer Erz exportiert, jetzt ging es auf einmal nicht mehr. Die deutsche Erzbereitung ist auf 2,7 Millionen Tonnen pro Jahr gesunken aus deutschen Eisenerzen. Ich habe nun den Befehl gegeben, diese deutsche Eisenerzgewinnung auf 25 Millionen Tonnen pro Jahr zu steigern. Wir haben sie jetzt schon auf über 14 Millionen Tonnen in die Höhe getrieben. Und in 2 Jahren wird diese Zahl von 25 Millionen Tonnen erreicht sein. Wir haben außerdem jetzt unsere ganzen alten, einmal verlassenen Kupfergruben wieder aufgesucht. Und wir haben vor allem das Riesengebiet der neuen Stoffe beschritten. Wir schaffen heute aus Neumetallen, die wir aus unserer Tonerde gewinnen. Früher mussten wir die Bauxite einführen. Jetzt haben wir ein neues Verfahren entdeckt, wonach diese Tonerde entsäuert werden kann. Und dann kann aus dieser deutschen Tonerde können die Leichtmetalle gewonnen werden. Wir haben jetzt hier Leichtmetalle, die an Schönheit den wunderbarsten anderen ebenbürtig sind, die nur einen Vorteil besitzen, dass sie sich nicht in der Farbe verändern. Das sind Riesenindustrien, die jetzt entstehen. Allein im Verlauf von wenigen Jahren werden 43 gigantische Werke, von denen fast alle die Größe des Leunawerks besitzen, in Deutschland aufgebaut, um uns dadurch die Unabhängigkeit zu geben, auch dem Ausland gegenüber, in Bezug auf wirtschaftliche Drangsalierung. Denn man kann ja einen Staat gar nicht führen, solange man einem fortgesetzt drohen kann. Wenn ihr das nicht macht, dann drehen wir euch den Strang ab. Und wenn ihr das nicht macht, dann ziehen wir hier die Zügel kürzer. Und wenn ihr das nicht macht, dann schließen wir den Hahn und so weiter. Das ist unerträglich und das geht auch nicht. Wir werden in wenigen Jahren von all diesen Drangsalierungen frei sein. Was das für die deutsche Freiheit und für die deutsche Zukunft bedeutet, das ist heute schwer zu sagen, meine Volksgenossen. Aber welche Bedeutung es besitzt, können Sie daraus ermessen, dass ungefähr ein Jahr lang jetzt das ganze Ausland nur immer schreit, Sie müssen den Vierjahresplan aufgeben. Sie können überzeugt sein, er wird nicht aufgegeben. Der wird durchgeführt. Bis zum allerletzten. Und wir haben weiter das Problem der Textilstoffe nun angefasst. Auch da waren wir nach dem Krieg schon nahe daran. Und dann ließ man es wieder fallen, denn man bekam vom Ausland das etwas billiger. Lieber hat man dann Millionen Erwerbslose bei uns bezahlt. Ich habe immer den Grundsatz vertreten, der innere Preis spielt keine Rolle. Entscheidend ist, dass wir keine Erwerbslosen besitzen. Wir haben nun aus unseren deutschen Stoffen Textilfasern erzeugt, die kein Mensch mehr von den anderen unterscheiden kann. Auf vielen Gebieten sind sie schon viel besser. Auch hier werden wir in kurzer Zeit unabhängig sein. Dann ist ein neuer Werkstoff gefunden worden, das Kunstharz. Wir machen heute Getrieberäder aus Kunstharz, von einer Härte, die dem besten Stahl überlegen ist. Gänzlich unabnützbar. Es ist hier ein ungeheures Gebiet. Ich habe nur ein paar ganz große Abschnitte daraus hervorgeholt. Ein ungeheures Gebiet, das wir nun bearbeiten. Und wenn mir nun einer sagt, wie bezeichnen Sie nun das alles? Da muss ich Ihnen sagen, mein lieber Freund, das ist nationalsozialistische Wirtschaftspolitik. Das sind keine Theorien. Die anderen machen Theorien. Wir arbeiten aber doch an riesigen Werken überall. Es wird vielleicht auch mancher sagen, ja, ganz schön. Aber, warum machen Sie die großen Bauten? Warum machen Sie die großen Straßen? Weil ich in die Zukunft blicke. Und vor allem, weil ich sage, es ist noch immer billiger, ich mache diese großen Arbeiten, als ich lasse die Menschen erwerbslos sein. Und vor allem, ich gewinne dadurch ja Besucher aus dem Ausland. Ich werde das wieder hereinholen. Sie werden hier in kurzer Zeit ein großes Hotel haben. Ich hoffe, dass auch viele Ausländer kommen, die sollen Deutschland kennenlernen. Und sie werden ihr Geld hier lassen. Man wird sagen, ja, finden Sie denn das richtig? Finden Sie denn das richtig? Ja, ich muss sagen, natürlich finde ich das richtig. Würde es etwa richtiger sein, wenn ich den Leuten das Geld im Ausland anbringen lasse? Wir brauchen doch das ja notwendig. Schadet uns das etwas? Wenn die hier ihr Geld lassen, das ist so ein schöner Berg, kommen tun sie doch, dann sollen sie sitzen bleiben hier und sollen ausgehen. Sie haben, meine Parteigenossen, das Bild eines gewaltigen geschichtlichen Aufschwungs soeben gesehen, der Deutschland durch die nationalsozialistische Revolution und durch die Führung der Partei zuteil wurde. Die Größe dieser Leistung zwingt aber auch zur Sorge für die Zukunft. Das wirtschaftliche Programm dieser Zukunft ist Ihnen bekannt. Es gibt für uns keinen anderen Weg als den einer größten Steigerung unserer Arbeit und damit ihrer Erträgnisse. Das deutsche Volk ist ein Volk mit einem hohen Lebensanspruch. Wenn die übrige Welt statt von Journalisten nur von überragenden Staatsmännern beeinflusst würde, müsste sie für diese Tatsache dankbar sein. Denn je größer die Lebens- und Kulturansprüche eines Volkes sind, desto größer wird seine Sehnsucht nach Frieden sein. Er allein gibt die Möglichkeit, jene Leistungen zu vollbringen, die den Anforderungen eines so hohen Lebensstandartes zu genügen vermögen. Unsere wirtschaftliche Lage ist schwer. Allein nicht, weil in Deutschland der Nationalsozialismus regiert, sondern weil 140 Menschen auf dem Quadratkilometer leben, weil uns nicht jene großen Natur- und Bodenschätze gegeben sind wie anderen Völkern, weil wir vor allem einen Mangel an fruchtbarer Erde besitzen. Würde sich heute Großbritannien plötzlich auflösen und England nur auf seinen eigenen Lebensraum angewiesen sein, dann hätte man vielleicht dort sofort mehr Verständnis für die Schwere der wirtschaftlichen Aufgaben, die uns gestellt sind. Dass und wie Deutschland mit diesen Problemen fertig wurde, ist an sich ein Wunder und ein Grund für uns alle, darauf wahrhaft stolz zu sein. Wenn ein Volk, das über keinerlei Goldreserven und Devisen verfügt, und zwar nicht deshalb, weil hier der Nationalsozialismus regiert, sondern weil der nicht nationalsozialistische demokratisch-parlamentarische Staat vorher 15 Jahre lang von einer beutegierigen Welt ausgeplündert wurde. Wenn also ein Volk, das 140 Menschen auf den Quadratkilometer zu ernähren hat und keinerlei koloniale Ergänzung besitzt, wenn ein Volk, dem es an zahlreichen Rohstoffen fällt und das weder die Möglichkeit besitzt noch willens ist, durch Kredite ein Schwindeldasein zu führen, wenn ein solches Volk in 5 Jahren seine Arbeitslosenzahl auf nichts vermindert, seinen Lebensstandard nicht nur hält, sondern sogar verbessert und dies alles aus eigener Kraft, wenn ein Volk ein solches Wunder zu Wege bringt, dann sollten wenigstens alle jene schweigen, die es trotz größter wirtschaftlicher Voraussetzungen kaum fertig bringen, ihre eigenen erwerblosen Probleme zu lösen. Es wird auch in der Zukunft unsere Aufgabe sein, das deutsche Volk vor all Illusionen zu bewahren. Die schlimmste Illusion aber ist immer die zu glauben, dass man etwas verleben kann, was vorher nicht durch Arbeit geschaffen und produziert wurde. Mit anderen Worten, es wird auch in der Zukunft unsere Pflicht sein, jedem einzelnen Deutschen in Stadt und Land klarzumachen, dass der Wert seiner Arbeit stets gleich sein muss seinem Lohn. Das heißt, der Bauer kann für seine Landprodukte nur das bekommen, was der Städter vorher erarbeitet hat. Der Städter kann nur erhalten, was der Bauer seinem Boden abrangt. Und all die untereinander können nur austauschen, was sie produzieren. Und das Geld kann dabei nur die Mittlerrolle spielen. Es trägt keinen eigenen Gebrauchswert in sich. Jede Mark, die in Deutschland mehr bezahlt wird, setzt voraus, dass um eine Mark mehr gearbeitet wurde. Ansonsten ist diese Mark ein leeres Stück Papier, das keine Kaufkraft besitzt. Wir aber wollen, dass unsere deutsche Reichsmark ein ehrlicher Schein bleibt, eine ehrliche Anweisung für das Produkt einer von einem anderen ebenso ehrlich geleisteten Arbeit. Das ist die wahre, weil einzige und wirkliche Deckung einer Währung. Dadurch haben wir es ermöglicht, ohne Gold und ohne Devisen den Wert der deutschen Mark zu erhalten, und haben damit auch den Wert unserer Sparguthaben sichergestellt, zu einer Zeit, da jene Länder, die von Gold und Devisen überlaufen, ihre Währungen selbst entwerten mussten. Schon der Geburtssegen wird uns zwingen, durch Erhöhung unserer Produktion das erhöhte Auskommen für die Gesamtheit sicherzustellen. Wir haben uns nun in den Jahren 33 auf 34 gezwungen gesehen, die deutsche Arbeitskraft, um sie überhaupt erst einmal zur Wirkung zu bringen, nicht selten in primitivster Form anzusetzen. Spaten und Schaufel waren in diesen Jahren die Werkzeuge für viele hunderttausende deutsche Männer. Mit der steigenden Inbetriebssetzung unseres wirtschaftlichen Lebens erfolgt eine langsame Umstellung auch in unseren Arbeitsmethoden. Heute leidet Deutschland an einem Mangel gelernter Arbeitskräfte. Die Arbeitslosigkeit als solche ist so gut wie restlos beseitigt. Wir treten nunmehr in eine neue Phase unserer nationalen Produktion. Jetzt ist es die Aufgabe, die primitiven Arbeitsmethoden langsam zu ersetzen durch verbesserte, vor allem technisch vervollkommnete. Es muss unser Ziel sein, den hochwertigen deutschen Arbeiter immer mehr von der primitiven Arbeit wegzuziehen und einer hochwertigeren Tätigkeit zuzuführen. Die primitivste Arbeit aber wollen wir dann der durch die hochwertige Arbeit geschaffene Maschine überlassen. Es ist dabei aber notwendig, dafür zu sorgen, dass unser flaches Land, bei dem diese Umstellung zur Maschine nur bedingt und allmählich möglich ist, nicht von Arbeitskräften entblößt wird. Allein auch dies wird am ehesten dadurch erreicht, dass durch die allgemeine Vervollkommnung unserer Arbeitsmethoden der Mangel der Arbeitskraft im Gesamten auf natürliche Weise begegnet wird und damit das Abfließen primitivster Arbeitskräfte vom flachen Land mit Recht gestoppt werden kann. In wenigen Sätzen ein Programm, das allerdings Jahre zur Verwirklichung erfordert. Allein wie alle nationalsozialistischen Vorhaben am Ende auch seine Verwirklichung erfahren wird. Was immer wir aber auch durch eine solche Steigerung der deutschen Produktion erreichen, es kann die Unmöglichkeit der deutschen Raumzumessung dadurch nicht beseitigt werden. Es wird daher von Jahr zu Jahr stärker die Forderung nach jenem kolonialen Besitz ertönen, den Deutschland einst nicht anderen Mächten weggenommen hat und der für diese Mächte heute sachlich so gut als wertlos ist, für unser eigenes Volk aber unentbehrlich erscheint. Ich möchte mich hier gegen die Hoffnung wenden, einen solchen Anspruch uns etwa durch Kredite abdingen oder abkaufen zu können. Wir wünschen nicht Kredite, sondern Lebensgrundlagen, die es uns ermöglichen, durch eigenen Fleiß die Existenz der Nation sicherzustellen. Thank you. Thank you.